Übung 7a. Hören Sie und sprechen Sie nach. Wie viel kostet das Doppelzimmer? 50 Euro. Wie viel kostet das Einzelzimmer? 30 Euro. Wie viel kostet ein Apartment? 85 Euro. Wie viel kostet ein Dreibettzimmer? 55 Euro. Wie viel kostet das Doppelzimmer mit Bad? 65 Euro. Wie viel kostet das Einzelzimmer mit Vollpension? 50 Euro.